Tilkom, vierfach Fernsprecher Schottstraße gegenüber dem Hauptbahnhof. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine ehemalige Grünteeverpackung der Firma Pfanner sowie einige telefonierende Menschen, die hier sowohl mit Handy als auch mit den Fernsprechgeräten der Telekom telefonieren und aus den unterschiedlichsten Generationen und Gesellschaftsschichten stammen. Zur weiteren Ausrüstung der unmittelbaren Umgebung gehört ein Postkasten der Deutschen Post mit den üblichen, der mit den üblichen Hinweisen versehen ist. Und die Bodenplatten sind hier auch, wie schon in anderen Regionen der Republik, mit zahlreichen Kaugummis gepflastert. Außer einer Wetterveränderung mit starkem Wind hier vor dem Hauptbahnhof keine besonderen Vorkommnisse erheben.